Luxus gerne verzichteten. Der See war fast ganz von einem Wald umsäumt. TKKG schoben ihre Fahrräder gerade die letzten Meter zum See, als Tim Gewissheit hatte. Wir werden verfolgt. Da drüben sind die anderen Pferde. Nein. Asta, Tropic und Navajo. Sie stecken auch um so. Diese Schufte. Es reichte ihnen wohl nicht, dass sie unsere Pferde weggenommen haben. Sie mussten sie auch noch in den Sumpf treiben. Die Pferde befanden sich in einer schlimmen Lage. Die Bankräuber hatten sie in den Sumpf getrieben. Und darin waren Asta, Tropic und Navajo bis an den Bauch eingesunken. Wirklich gefährlich aber war es für Miss Dixie. Sie war in ein Wasserloch geraten und so tief eingesackt, dass nur noch ihr Rücken, ihr Hals und ihr Kopf zu sehen waren.